sich zweimal im Leben, sehen wir uns auch bald wieder. Gangster, macht euch bereit. Hey ihr Gangster, legt eure Waffen nieder. Gangster, lasst mich wissen, dass ihr da seid. Sieht man sich zweimal im Leben, sehen wir uns auch bald wieder. Gangster, macht euch bereit. Klar hast du die größte Knarre, keine Kunst, ich hab ja keine. Ich hab dafür schnelle Reime und dazu zwei schnelle Beine. Plus ich nutz die Eloquenz, die man mir in die Wiege legte. Du siehst Ausweg und grenzt nach der Kanzler-Antrittsrede. Tut mir leid, bin ich dir auf deine Tints gestiegen. Aber deine Schwarz-Mike-Rolex ist ein bisschen übertrieben. Zieh das Drumcap ins Gesicht, leg ne finstere Miene auf. Rauch dein Billig-Shit im Blunt, mach mal das Valensine auf. Du bist der Derbste in deinem Ghetto, bleib bloß in deinem Block. Putz deine Chromradkappen von deinem rostigen Bock. Pfleg dein Image Underdog auf jeder Underground-Show und kauf dir eine neue PS von deinem Mal geht's wo. Sicher weißt du zu berichten, harter Überlebenskampf. Du bist der Boss in deinem Viertel, es hat der ganze Schulhof Angst. Immer weiter armes Opfer dieser Mono-Life-Kultur. Represente, was das Zeug hat, setz ne Maske auf Bonjour. Bonjour, Bonjour. Hey ihr Gangster, legt eure Waffen nieder. Gangster, lasst mich wissen, dass ihr da seid. Sieht man sich zweimal im Leben, sehen wir uns auch bald wieder. Gangster, macht euch bereit. Hey ihr Gangster, legt eure Waffen nieder. Gangster, lasst mich wissen, dass ihr da seid. Sieht man sich zweimal im Leben, sehen wir uns auch bald wieder. Gangster, macht euch bereit. Hey ihr Gangster, legt eure Waffen nieder. Sonst geht's euch an den Kragen wie Amerikas Kriegern. Ihr könnt in mehreren Liedern eure Coolness preisen. Doch ich kann mir die Ruhe leisten, brauch euch nichts zu beweisen. Denn mein Block fühlt sich dank euch gerade wieder. Am Ende humpelt ihr und ich bleibe der Sieger. Bei euch ist leider nicht viel davon dem, was man braucht, um zu rappen. Ihr seid wie der Turm von Pisa, steht schief da und wollt's nicht checken. Ich sprech's aus wie Pisa, ihr seid alle nur Deppen. Und ich kann euch versprechen, nur eines kann euch noch retten. Seht Hip-Hop als Kunstform mit verschiedenen Facetten. Ändert eure Punchline bitte öfter, als ich TÜV-Plaketten. Doch genug der Ratschläge, ihr seid halt nicht gut genug. Fordert mich mit Stil gerne, saugt ihn euch an den Mut. Ihr seid nicht heiß wie die Sterne, eher wie kalte Asche. Warum ich mich schon entferne? Ihr habt immer die gleiche Masche. Werf ruhig weiter, eure Euros ist Phrasenschwein. Ich kauf lieber Wein und lad euch dann bestimmt nicht zu mir ein. Hab keine Angst, ich bin kurz weg, hört inzwischen meine Lieder. Denn sieht man sich zweimal im Leben, sehen wir uns bald wieder. Hey ihr Gangster, legt eure Waffen nieder. Gangster, lasst mich wissen, dass ihr da sieht seid. Sieht man sich zweimal im Leben, sehen wir uns auch bald wieder. Gangster, macht euch bereit. Hey ihr Gangster, legt eure Waffen nieder. Gangster, lasst mich wissen, dass ihr da sieht seid. Sieht man sich zweimal im Leben, sehen wir uns auch bald wieder. Gangster, macht euch bereit. Hey. Weil ihr zwei grad dabei seid, geb ich dies mit hier auf jeden. Wird mein Lächeln immer breiter, wenn wir uns hier begegnen. Und als ging es um dein Leben, musst du ständig was beweisen. Trägst die fettesten Klamotten und kannst sie dir nicht leisten. Doch zum Glück hast du ja Eltern und sie sind da in deiner Not. Erst gibt es die fetten Baggies, dann ein Stückchen Brot. Du hast alles, was du brauchst und was du nicht brauchst, hast du auch. Doch was fehlt, ist der Respekt, der für dich jetzt untertaucht. Schlaf weiterhin zu Haus, bevor das Böse dich weckt. Und pünktlich auf die Minute steht die Mama vorm Bett. Oh, fetter Style, wenn ich weiter überleg, fragst du wohl noch dein Vater, ob Gangster sein heute geht. Wie spät muss ich zu Hause sein, was gibt es denn zum Essen? Ist mein Bett schon aufgeschüttelt, bereit zum Bandessen? Ich hab morgen den Termin und ich hoffe, ihr könnt mich fahren. Denn mein Auto ist kaputt und alleine kann ich nicht bezahlen. Nimm die Kapuze vom Gesicht, es reicht, wenn du aufhast. Such nicht Stress, wieder Spaß, so merkt man gleich, was du drauf hast. Ich geb nen Laufpass an alle, da gibt's kein Tür und wieder. Hey ihr Kleinstadt-Gangster, legt eure Waffen nieder.